Nachtflug. Ja, wo sind denn die gebildeten Rechtsanwälte? Wo sind denn die gebildeten Zahnärzte? Wo sind denn die gebildeten Pfarrer und Lehrer? Heute Abend um 22 Uhr die erste Sendung von Nachtflug. Klaus Wagenbach im Gespräch mit Egbert Dekeling und Hans Hütt.